Am 2. Juni erschien auf der Internet-Homepage des Nationalen Schutzideologiestudentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo zum 71. Gründungstag der Kinderorganisation Koreas das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un, werdet zu Stützpfeilern, die das künftige aufblühende Korea tragen, in vollem Wortlaut.